Das ist ein altes SA-Lied. Das ist nicht aus Wessel, nein, nein. Das ist Blut muss fließen. Da kann jeder mitsingen, ja. Sieg, heil, Sieg, heil, Sieg, heil, Sieg, heil. Die langen Messer auf dem Bürgersteig, lass die Messer flutschen in den Judenleid. Blut muss fließen, Köpfe lange liegt und der Scheiße auf die Feier dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Köpfe lange liegt und der Scheiße auf die Feier dieser Judenrepublik. Denn die Konkubine hat den Pierce im Bett. Mit die Guillotine mit dem Judenfett. Blut muss fließen, Köpfe lange liegt und wir scheißen auf die Feier dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Köpfe lange liegt und wir scheißen auf die Feier dieser Judenrepublik. In der Synagoge hängt ein schwarzes Schwein, in die Parlamente schmeißt die Handgranaten rein. Blut muss fließen, Köpfe lange liegt und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Blut muss fließen, Köpfe lange liegt und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik.